Morning, friends. Guten Morgen, Freunde. Hope you are all happy in Jesus. Ich hoffe, ihr seid alle glücklich in Jesus. Hope you've learned to find all of your joy in Him and in nobody else. Ich hoffe, ihr habt gelernt, eure Freude in ihm zu finden und in niemand anderem. Because if you learn to do that, life is going to be amazingly beautiful. Denn wenn ihr das lernt, wird euer Leben unfassbar schön sein. All right, let us continue now. Machen wir weiter. Now that we understand that once we're faithful, He's going to consider us more and more trustworthy. Jetzt, wo wir verstehen, dass er uns, wenn wir treu sind, als immer vertrauenswürdiger ansehen wird. In other words, in the kingdom of God, faithfulness always brings promotion. Mit anderen Worten, im Reich Gottes bringt Treue immer Beförderung. So look what he says in verse 3. Schau, was in Vers 3 sagt. But personally, I'm not the least bit concerned if I'm judged by you or any verdict I receive from any human court. Aber ich persönlich mache mir nicht die geringsten Sorgen, ob ihr oder irgendein menschliches Gericht über mich urteilt. Can you say that? Kannst du das sagen? Guys, I know few people who actually can say that. Ich kenne nur wenige Menschen, die das tatsächlich sagen können. May I say to you that I believe that this secret is an incredible secret to peace. Darf ich dir sagen, dass ich glaube, dass dieses Geheimnis ein wunderbares Geheimnis des Friedens ist? And I tell you why. Und ich sage dir warum. All the time I meet people who are so worried what other people say or think about them. Ständig treffe ich Menschen, die so besorgt darüber sind, was andere Menschen über sie sagen oder denken. Ah, people are judging me. Ah, die Leute urteilen über mich. People are saying this about me, people are saying the other about me. Die Leute sagen dies über mich, die Leute sagen das über mich. Do you know, one of the reasons why Paul was so completely free. Einer der Gründe, warum Paulus so völlig frei war, was exactly because what he said right here. Sagt er uns genau hier. And you know, and I really like how down to earth and clear the Passion expresses it. Ich mag es wirklich, wie bodenständig und klar die Passion Übersetzung es hier zum Ausdruck bringt. Look. Schau. First he says, I have to be faithful and trustworthy. Zuerst sagt er, ich muss treu und vertrauenswürdig sein. Then he says this. Und dann sagt er, but you know what, personally, I really don't care, you know, if you guys judge me or whatever you say about me. Aber wisst ihr was? Mir persönlich ist es wirklich egal, ob ihr mich verurteilt oder was auch immer ihr über mich sagt. And he goes even a step further. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. He says, in fact, I don't even assume to be my own judge. Er sagt, ich maße mir nicht einmal an, mein eigener Richter zu sein. Even though my conscience is clear. Auch wenn ich ein reines Gewissen habe. So look, two things. Wir sehen hier zwei Dinge. At the end of the day, you will stand before a divine court, not because before a human court. Am Ende wirst du vor einem göttlichen Gericht und nicht vor einem menschlichen Gericht stehen. I have seen Christians. Ich habe Christen gesehen, who have been unfaithful to what Jesus told them because they were faithful to what people told them. Die nicht treu waren mit dem, was Jesus ihnen sagte, weil sie dem treu waren, was andere ihnen sagten. Think. Stell dir vor, a leader, a man of God, a pastor told you to do something. Ein Leiter, ein Mann Gottes, ein Pastor trägt dir auf, etwas zu tun. And you feel that the Lord told you to do something else. Und du hast das Gefühl, dass der Herr dir gesagt hat, etwas anderes zu tun. So few Christians have the strength and the inner capacity to look these leaders in the eyes and say, no. Nur wenige Christen haben die Kraft und die innere Stärke, diesen Leitern in die Augen zu schauen und zu sagen, nein. Sorry. Tut mir leid. With a good heart, honest and clear saying, sorry. Mit einem guten Herzen ehrlich und klar zu sagen, nein, tut mir leid. Because we have not come to the place that Paul came to. Denn wir sind nicht an dem Punkt angelangt, an dem Paulus war. Who said, I really don't care who judges me, even if it's a human court, I don't care. Und sagte, es ist mir wirklich egal, wer über mich urteilt, selbst wenn es ein menschliches Gericht ist, ist es mir egal. You know, Paul had such an understanding of the judgment seat of Jesus Christ. Paulus hatte ein solches Verständnis, was das Gericht Jesu Christi anbelangt. That look, he said that I don't even assume to be my own judge, even though my conscience is clear. Schau, er sagte, ich maße mir nicht einmal an, mein eigener Richter zu sein, auch wenn mein Gewissen rein ist. What he's saying, in other words, is, as far as I'm concerned, I'm okay. Nothing I've done is wrong. Mit anderen Worten sagt er, soweit es mich betrifft, bin ich in Ordnung. Nichts, was ich getan habe, ist falsch. But he still says, well, but that might still not be correct. Aber er sagt trotzdem, nun, aber das ist vielleicht trotzdem nicht richtig. You know, he was so sure that Jesus is the only one who can judge righteously. Er war sich so sicher, dass Jesus der Einzige ist, der gerecht urteilen kann. He said, even his conscience is clear. He said, that doesn't mean that he stands acquitted before the Lord. Er sagte, dass selbst wenn sein Gewissen rein ist, das nicht bedeutet, dass er vor dem Herrn freigesprochen ist. Look. Schau. I have understood. Ich habe verstanden. That even though in my own conscience I'm okay, I still don't defend myself. And I'll tell you why. Dass auch wenn ich nach meinem Gewissen in Ordnung bin, dass ich mich nicht verteidige. Und ich werde dir sagen, warum. Because Paul told us, at the end, the only one who judges is Jesus, and that's the only thing I care about. Weil Paulus uns sagt, dass am Ende der Einzige, der richtet, Jesus ist, und das ist das Einzige, was mir wichtig ist. How many times have we judged other people and ourselves too, only to judge ourselves wrong? Wie oft haben wir andere Menschen und auch uns selbst verurteilt, nur um uns selbst falsch zu verurteilen? See, if our hearts are messed up, we judge ourselves wrong. Wenn unser Herz durcheinander ist, beurteilen wir uns selbst falsch. If our hearts are messed up, where we think we're right, we're wrong. If everything we're wrong, we're right. Wenn unser Herz durcheinander ist, sind wir im Unrecht, wenn wir denken, dass wir im Recht sind. Und wenn wir denken, dass wir im Unrecht sind, sind wir im Recht. Every Christian must come to this place. Jeder Christ muss an diesen Punkt kommen, where he can say the words as radical and as clear and black and white as Paul says them. An dem er die Worte so radikal und so klar und schwarz-weiß sagen kann, wie Paulus sie sagte. He says, for the only judge I care about is him. Er sagt, denn der einzige Richter, um den ich mich kümmere, ist er. I tell you what, I believe this is one of the greatest freedoms any human being can come to. Ich sage dir etwas. Ich glaube, das ist eine der größten Freiheiten, die ein Mensch erlangen kann. You know, to say, I think I'm right, but really that doesn't mean I'm right. Jesus decides that. Zu sagen, ich glaube, ich habe recht, aber das heißt noch lange nicht, dass ich recht habe. Das entscheidet Jesus. I tell you what, how often I thought I was right and then Jesus in his kindness and grace revealed my own heart to me and I was shocked. Wie oft habe ich gedacht, ich hätte recht, dann hat mir Jesus in seiner Güte und Gnade mein Herz offenbart und ich war schockiert. I was shocked that there were things hidden in my heart that I didn't even know were there. Ich war schockiert, dass in meinem Herzen Dinge verborgen waren, von denen ich nicht wusste, dass sie da waren. So this is why we always have to remind ourselves, the only judge we care about is our beloved Jesus. Deshalb müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass der einzige Richter, der uns interessiert, unser geliebter Jesus ist. But Reinhard, what is if I do everything wrong and I think I done it right and then before Jesus I'm in trouble? Aber Reinhard, was ist, wenn ich alles falsch mache und ich denke, ich habe es richtig gemacht und dann bin ich vor Jesus in Schwierigkeiten? Calm down. Beruhige dich. If you have this attitude, wenn du die folgende Einstellung hast, Jesus, always reveal my heart to me, please. Jesus, offenbare mir bitte immer mein Herz. And then you quickly respond. Und du dann schnell reagierst. You'll be just fine. Dann ist alles in Ordnung. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen, Leute.